Dr. Ol, Hengame in der Oberprima, vom 21. Mai 2018. Hengame in der Oberprima, da hatte sie noch eine Taille und einen Hals und richtige Freundinnen und Spaß am Leben. Ja gut, paar Pfund zu viel, die auch. Aber alles noch im Rahmen, das renkt sich noch ein. Nichts, was paar Nachmittage im Wald oder das erste halbe Jahr in der eigenen Studentenbude von ab von Muttis Herd nicht geregelt hätte. Oder doch nicht? Wo sind sie denn, die ersten Anzeichen dafür, dass hier ein junges Frauenleben so richtig mit Schmackes an die Wand geworfen werden soll? In ungefähr 6 Jahren ist nichts mehr übrig von dem Mädchen, das hier so hoffnungsfroh den ersten Schritt ins Leben wagen will und neckisch in einem Kostüm posiert, das die Hengame von heute als Kulturalappropriation in Grund und Boden schmähen würde. Halt, nein, doch nicht. Wenn man sich als weißes Stereotyp verkleidet, ist das ja keine Appropriation, sondern voll in Ordnung. Das schärfste Messer in der Schublade war sie wohl schon damals nicht. Kein Bock auf Mathe, dafür angeblich sprachbegeistert, wovon der Wortschatz allerdings wenig ahnen lässt. Der offenbart vielmehr eine fatale Vorliebe für die Vokabel Pseudo, mit der besonders solche Mädchen glänzen wollen, die sich eigentlich nur den Unterschied nicht merken können zwischen anscheinend und scheinbar. Also doch lieber Soziologie und Musik studieren, gell? Wenn Germanistik zu anspruchsvoll erscheint, dann eben Soziologie, statt, was in diesem Fall eindeutig die bessere Option wäre, der Hochschule gleich gänzlich fern zu bleiben. Aus dem Musikstudium ist dann wohl nichts geworden. Wie auch, da muss man eine Aufnahmeprüfung bestehen. Wusste Hengame bestimmt noch nicht, als sie das hingeschrieben hat. Aufgaben erfüllen, Ansprüchen genügen, sich an allgemeingültigen Maßstäben messen lassen, alles so gar nicht das Richtige für das kleine Prinzesschen aus gutem Hause. Und dass Hengame ein überprivilegiertes Leben fernab aller materieller Sorgen führen durfte, das verrät diese Präsentation sehr beredt. Da muss man gar nicht erst die Internetsuchmaschine anwerfen und erfahren, dass ihr Vater der gut betuchte Kleinstadtapotheker ist, der heute noch die verpfuschte Existenz seines Einzelkinds mehr oder minder vollumfänglich finanzieren darf. Das Gehalt an Minijobhöhe, das die Missy Magazin Redakteurin kassiert, geht natürlich ab und auch das Zeilenhonorar bei der Tat. Dafür kommt das süße Großstadtleben wieder drauf, die Tätowierungen und die völlig überteuerten Clownskostüme in Übergrößen. Verraten wird Hengames behüteter Prinzessinnenstatus von der so gänzlich fehlenden Zukunftsperspektive. Was will sie denn mal machen? Also nicht jetzt, wo das Leben ja eigentlich anfängt, sondern später irgendwann mal, wenn sie denn doch mal groß und erwachsen ist. Ist ja schon bezeichnend für diesen ganzen unsäglichen Jauchlehrgang, dass er die eigene Unmündigkeit und Infantilisierung mal eben um den Faktor 6 vermehrt und aus dem üblichen Wo bist du in 5 Jahren? Schlanghand 30 macht. Weil sich offenbar keiner dieser ausgehöhlten Kindsköpfe auch nur am entferntesten vorstellen kann, was in die Rentenkasse einzuzahlen, bevor er nicht 50 ist. Ja, und was will die junge Hengame denn nun? Musikjournalistin will sie werden. Kultur- und Musikjournalistin. Mit riesiger Film- und Büchersammlung, die dann, man muss es zwischen den Zeilen lesen, auch entsprechend viel umbauten Wohnraum beanspruchen darf, aber Platz für die eigene Familie samt Katzes soll natürlich auch noch sein. Dass solch ein Eigenheim, soll es nicht gerade hinter den 7 Bergen oder gleich in Brandenburg-Ost stehen, heutzutage auch für eine Viertelmillion noch nichts zu haben ist, könnte eine fast 19-Jährige ja eigentlich wissen, und dass solche Summen nicht von dem Zeilenhonorar gestemmt werden können, mit dem Journalistinnen sich heutigen Tags zu bescheiden haben, das auch. Es sei denn, man hat halt von der Welt an sich genauso viel Ahnung wie von den Feinheiten des deutschen Satzbaus und lässt sich aber von diesen eklatanten Wissenslücken keinesfalls die felsenfeste Annahme kaputt schießen, ganz was Besonderes zu sein. Schließlich hat der stolze Papa dem einen, einzigen Töchterlein das oft genug versichert und hat nicht gerastet und geruht, um dem Prinzesschen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Wie er ja dann auch prompt den Geldhahn bis zum Anschlag aufdreht, um dem Töchterlein ein Studium der dummen Schwätzerei im Hepten Freiburg zu spendieren und ein Auslandssemester in Skandinavien, aus dem das Töchterlein natürlich ohne eine Silbe Fremdsprachenkenntnis zurückkehrt. Aber Praktika macht sie natürlich die schwere Menge. Eins hier, eins da, überall, wo Kulturbetrieb ansteht, taucht Hengame auf und wird natürlich nirgendwo übernommen. Insgesamt scheint ja die Bildungsausbeute aus dem eher pflichtschuldig mit einem auch schon sehr verspäteten Bachelor abgeschlossenen Studium eher mau zu sein. Mit dem deutschen Satzbau steht unsere Journalistin nach wie vor ebenso auf Kriegsfuß wie mit dem Patriarchat oder der deutschen Leitkultur und die von ihr so lautstark wie dumm vertretenen kulturmarxistischen Theorien beherrscht sie alle höchstens rudimentär. Egal, Bastcho, wenn sie nur die Butzwurz raushaut und auf ihrem Status als mehrfach diskriminierte Opfermolle herumreitet, wird ihr schon irgendwer Geld geben dafür, dass sie Satzbaustellen auf ihrem iMac herunterhackt. Eigentlich hat sie nur gelernt, Opfer zu sein. Sie kann ja auch sonst nichts. Die bittere Pille, die sie schlucken musste, war halt die, dass genau niemand auf sie gewartet hat. Sie und ihr Papa mögen der felsenfesten Annahme sein, dass Hengame ganz unglaublich talentiert, stillsicher, politisch, historisch, philosophisch unglaublich beschlagen und insgesamt sowas wie die Antwort auf alle Gebete der deutschen Kulturlandschaft zu sein hat. Alle anderen sahen und sehen halt nur das 33. Prinzesschen mit unbegründetem Sendungsbewusstsein, das den dummdreisten Versuch unternahm, auf einem nicht nur völlig überlaufenen und dementsprechend heiß umkämpften, sondern darüber hinaus auch bis oben hin mit Arschraketen vollgeschissenen Markt Fuß zu fassen. Und weil sie nicht gelernt hat, mit Rückschlägen und Enttäuschungen fertig zu werden, wir auch, wurden ihr solche Erfahrungen doch stets fürsorglich und mit vorauseilendem Gehorsam aus dem Lebenslauf geräumt, hat sie das in eine tiefe, tiefe Sinnkrise gestürzt. Vor den eigenen Ansprüchen kann sie nicht bestehen und wie für Narzissten typisch darf das um Himmels Willen nicht ihre Schuld sein. Also verweist sie stets und ständig darauf, wie schwer sie es ja hat als Frau, als Farbige, haha, als Fette und weil das eventuell noch nicht reicht natürlich auch als Sternchenperson ohne Geschlecht. Sie weiß halt nicht, wer sie ist und was sie ist, will sie nicht sein. In welchem unglaublichen Ausmaß sie von Selbstmitleid und Selbsthass zerfressen ist, haben andere Jahr vor Jahren schon lesenswert dargestellt, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Der ganze Schwabbel, der sich um ihren Körper angesammelt hat, ist nichts als Kummerspeck. Die dummdreisten Träume des naiven Kindchens sind wie Seifenblasen zerplatzt und die Familie besucht sie auch nicht mehr, weil sie die immer deutlichere Enttäuschung in Vatis Blick nicht ertragen kann. Sie wäre gern anders. Sie wird gern nochmal von vorn anfangen. In einem Anflug solcher Sehnsucht kramt sie die Abi-Zeitung hervor und lässt des Internets, mal wieder unfreiwillig, einen Blick in die Abgründe der gärenden, blasenwerfenden Jauchigruhe bewerfen, die bei Hengame da sitzt, wo gesunde Leute den Charakter haben. Ich bin auch gar nicht verbittert darüber, dass ich in allen Belangen, mit denen Hengame ihre paar Kröten verdient, versierter und besser bin als sie und es trotzdem nicht geschafft habe, mich in die Süddeutsche hineinzumaulen. Rollo. Alle, so eine Existenz will man doch nicht geschenkt haben. Ich jedenfalls nicht.